Thank you.

Thank you. einer rhythmischen Massenbedrohung des besseren Luftbegrenzen, die erstaunlicherweise nicht in das Betäubungsmittelgesetz fällt. Gesteigert noch durch hübsche bunte Pillen. Zerstörung, Chaos, Schmutz und Habgier. Zerstörung, Chaos, Schmutz und Habgier. Thank you. Thank you.